Willkommen zurück. Für alle, die beim Blick in die Medien sich auch gerade fragen, warum ist eigentlich gerade so eine Wahl das große Thema in den Medien? Das ist doch eigentlich ein Sommerloch-Thema. Ein kleiner Reminder, im Sommer ist Fußball-WM. Und das heißt, entweder wir fliegen in der Vorrunde raus und regen uns dann wochenlang über die Versager auf, oder wir scheiden in den weiterführenden Runden, so Achtelfinale, Viertelfinale, wieder gegen den späteren Weltmeister aus. Ja, weil dann Schiri das Spiel natürlich verpfeift und wir regen uns dann wochenlang über die Schiris auf. Oder wir werden Weltmeister. Und dann natürlich Riesenfreudentaumel, die Jungs feiern das Ganze wieder etwas zu überschwänglich und vielleicht auch wieder rassistisch gegen den Finalgegner. Und wir regen uns dann kollektiv, aber gespalten, auf der einen Seite über Rassismus auf der anderen Seite, dass man ja nicht mehr rassistisch feiern darf. Also, ihr seht, es ist gar kein Platz für ein Sommerloch hier. Schon gar keine Wahl. Aber wo wir jetzt gerade schon über Timi sprechen, haben wir ja gar keine andere Wahl, als über den Wahl und alles, was da dran hängt, zu sprechen. Also, keine falsche Hoffnung, keine Angst, ich habe zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme keine Kenntnis, wie es diesem Tier gerade geht, welche Sandbank es gerade belagert, lebend, tot, ich weiß es nicht. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass unsere Regierung zumindest insofern beruhigt ist, dass aus dem Wal bisher kein Prophet ausgespien wurde. Der hätte da jetzt hervortreten können, um zu verkünden, dass es damals Ninive war. Und heute eben das Sauerland, das da der Zerstörung anheimfällt, wenn die Bevölkerung nicht ablässt von ihrem schändlichen, sündigen Verhalten. Also, sollte es da draußen tatsächlich einen barmherzigen Gott geben, das wäre seine Chance, dem ganzen Regierungstreiben zum Beispiel ein Ende zu setzen. Gegen Propheten aus einem Wal. Da kann noch nicht mal die Eiskönigin im Gasministerium etwas ausrichten. Aber bleiben wir mal biblisch und wechseln einfach mal ins Neue Testament. Da gibt es die Stelle, an der Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt. Also Geschichte schnell zusammengefasst. Da gab es damals einen Schäfer und dem kommt ein Schaf abhanden bei Nacht und Nebel. Und der tigert einfach los und geht dieses eine Schaf suchen. Und lässt 99 andere Schafe komplett unbewacht zu Hause. Versicherungstechnisch heutzutage natürlich eher suboptimal, was da alles passieren könnte. Aber damals war ja auch noch Gott zugegen, der auf die 99 anderen aufgepasst hat. So konnte der Schäfer quasi suchen gehen. Und er findet es auch auf alle Fälle und bringt es zurück zur Herde. Gut, dieses Gleichnis soll natürlich symbolisieren, dass wenn ein Schaf der Herde sündigt, es Gott dennoch so wichtig ist, dass er sich darum kümmert und es zurück zur braven Herde muss. Also, meine Sicht der Dinge ist eher, wenn es einen Gott gäbe, ein Blick auf seine ganze Herde aktuell und er hätte Burnout. Also, falls es ihn gibt, ihr wisst, warum es noch so viel Weltall drumherum gibt. Das war nämlich eine Nebenbeschäftigung. Das war Teil der Therapie gegen Burnout. Also den ersten oder den zweiten. Was jetzt hat jetzt aber diese Schafgeschichte eigentlich mit Timi dem Wal zu tun? Naja, ganz einfach. Wir retten jetzt Timi. Für das gute Gefühl. Und können währenddessen 99% des Aufwands bezüglich Klimawandels vergessen. Einfach liegen lassen. Wir retten jetzt schließlich einen Wal. Und der Rest der Walherden auf Erden wird schon irgendwie klarkommen. Zudem, wie oben schon gesagt, es regieren Christdemokraten. Die haben einfach Glaube, Liebe, Hoffnung. Also Hoffnung, dass Gott den Rest schon irgendwie klärt. Und wenn am Ende alles vor die Wand fährt, dann war das auch einfach Gottes Wille. Wir Menschen haben uns redlich bemüht. Das Einschrauben einer Energiesparlampe zum Beispiel rechtfertigt einen beheizten Pool und auch noch einen schnittigen Sportwagen in der Garage. Denn beides zusammen kommt ganz selten gemeinsam zum Einsatz. Während die Energiesparlampe dauerhaft läuft und die ganze Zeit für uns spart. Wenn wir also die Qual der Wahl haben, retten wir lieber den Wal. Und wenn danach noch Zeit ist, dann erst den Rest. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass solange dieser Podcast weniger Zuhörerschaft und Zuspruch hat als eine AfD-Rede, haben wir in Deutschland ein Problem mit Rechten. In diesem Sinne, auf eine neue Woche. In alter Frische. Tschüss.